Der große Erfolg war die Europawahl im Jahr 2014. Die junge AfD erhielt 7% und zog mit 7 Abgeordneten in das EU-Parlament ein, darunter Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, der Wirtschaftsprofessor Joachim Stabatti, aber auch die radikal-religiöse Netzwerkerin Beatrix von Storch und der damalige AfD-Chef aus NRW, Markus Pretzel. Von den ersten EU-Abgeordneten ist nur noch von Storch in der Partei. Sie sitzt seit 2017 im Bundestag. Von Storch ist gut vernetzt und eng verbunden mit Rechtskatholiken, vor allem mit ihren Ansichten zur Familienpolitik und zur Abtreibung versucht sie in der AfD zu punkten. Genauso wie die Professoren Stabatti oder Lucke und der ehemalige Wirtschaftsfunktionär Hans-Olaf Henkel ist von Storch Anhängerin einer radikal-liberalen Staatsidee, die von dem österreichischen Wirtschaftswissenschaftler Friedrich August von Hayek geprägt ist, einem der Vordenker des Neoliberalismus und des Nachtwächterstaates. Alte rechtsextreme Netzwerke wittern ihre Chance. Von Franz Josef Strauß, dem langjährigen bayerischen Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der CSU, stammt der Satz, es dürfe in den Parlamenten keine Partei rechts von der Union geben. Dieses Diktum des neben Adenauer, Brandt, Schmidt und Kohl wohl prägendsten Politikers der alten Bundesrepublik kann natürlich rein taktisch verstanden werden, denn eine solche Partei würde die Union Stimmen kosten. Allerdings meinte Strauß nach Einschätzung des Autors damit etwas anderes. Strauß wusste um die Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Dem CSU-Mann aus Bayern war klar, welche Gedanken in den rechten Winkeln der Republik gedacht, geschrieben und gesprochen wurden. Nicht zuletzt gehörte zeitweilig Armin Mohler, der rechtsradikale Vordenker der neuen Rechten, zu Strauß' Beraterkreis. Der 1920 geborene Schweizer Mohler war während der Nazizeit Hitlerbewunderer, ging nach Deutschland und wollte in die SS aufgenommen werden. Die Eignungsprüfung für den Fronteinsatz bestand er jedoch nicht. Nach der deutschen Niederlage und dem Untergang der Nazi-Herrschaft versuchte Mohler mit dem Begriff der konservativen Revolution die rechten Ideologen oder Intellektuellen der Weimarer Republik von den verfemten Nationalsozialisten alten Schlags abzusetzen und gehörte zu den Rehabilitierern des Nazi-Staatsrechtlers Karl Schmidt. Strauß wusste zu genau, welche Gedanken am rechten Rand der Bundesrepublik kursierten, und er wusste, dass es für die Bundesrepublik gut war, diese Rechten in den Unionsparteien einzukapseln. Strauß war klar, dass diese Menschen über keine eigene Partei verfügen sollten und sich nicht in den deutschen Parlamenten festsetzen durften.